In den 90er Jahren hat sich der deutschsprachige Hip-Hop hierzulande etabliert und gegen Ende des Millenniums wurde klar, dass Rap-Musik aus Deutschland nicht unbedingt klingen muss wie die da von den Fantastischen Vier, die ja wirklich Anfang der 90er schon produziert wurden. Neue Stilrichtungen, neue Rhythmen, neue Textinhalte entstanden. Bester Protagonist dieses neuen Hip-Hop-Stils, Freundeskreis aus Stuttgart mit ihrem Hit Anna aus dem Jahr 97.